Erster David floh aus Najot in Rama, ging nach Hause und fragte Jonathan, was habe ich getan, und worin besteht meine Schuld gegenüber deinem Vater, dass er mich töten will? Zweiter Jonathan antwortete, das wird nicht passieren. Mein Vater tut nichts Wichtiges oder Unwichtiges, ohne es mir zu sagen. Warum sollte er mir das verheimlichen? Das ist unmöglich. Dritter David erwiderte, dein Vater weiß, dass du mich magst, und denkt, Jonathan soll das nicht wissen, damit er nicht traurig wird. Aber so war der Herr und du lebst, ich bin dem Tod sehr nahe. Vierter Jonathan sagte zu David, ich werde tun, was du willst. Fünfter David sagte zu Jonathan, morgen ist Neumond, und ich kann nicht mit dem König essen. Bitte lass mich gehen, damit ich mich bis zum Abend auf dem Feld verstecken kann. Sechster, wenn dein Vater mich vermisst, sag ihm, dass David mich um Erlaubnis gebeten hat, schnell in seine Heimatstadt Bethlehem zu gehen, weil dort das jährliche Opfer für seine ganze Familie stattfindet. Siebter, wenn er sagt, gut, dann ist dein Diener sicher. Aber wenn er wütend wird, weißt du, dass er beschlossen hat, mir Böses anzutun. Achter, zeige deinem Diener deine Liebe, denn du hast mit mir einen Bund vor dem Herrn geschlossen. Wenn ich schuldig bin, töte mich selbst, aber bring mich nicht zu deinem Vater. Neunter Jonathan antwortete, denk das nicht. Wenn ich wirklich erfahren würde, dass mein Vater beschlossen hat, dir Böses anzutun, würde ich es dir dann nicht sagen. Zehnter David erwiderte Jonathan, wer wird mir sagen, ob dein Vater dir eine unfreundliche Antwort gibt? Elfter Jonathan antwortete David, komm, lass uns aufs Feld gehen. So gingen die beiden hinaus aufs Feld. Zwölfter Jonathan sagte zu David, der Herr, der Gott Israels, ist mein Zeuge, wenn ich morgen meinen Vater ausfrage und es gut für dich aussieht, werde ich dich dann nicht holen lassen und es dir sagen. Dreizehnter, der Herr soll mir Böses antun, wenn ich es dir nicht sage und dich sicher wegschicke, falls mein Vater dir Böses antun will. Der Herr wird mit dir sein, so wie er mit meinem Vater war. Vierzehnter, und wirst du mir nicht die Güte des Herrn erweisen, solange ich lebe, damit ich nicht sterbe. Fünfzehnter, entziehe meinem Haus niemals deine Güte, auch wenn der Herr alle Feinde Davids von der Erde vertreibt. Sechzehnter, Jonathans Name soll nicht aus Davids Familie verschwinden, und der Herr soll Rache an Davids Feinden nehmen. Siebzehnter, Jonathan schwor David noch einmal seine Liebe, denn er liebte ihn von Herzen. 18. Jonathan sagte zu ihm, morgen ist Neumond, und man wird dich vermissen, wenn dein Platz leer ist. 19. Am dritten Tag wird man dich aber sehr vermissen. Dann geh zu dem Ort, wo du dich damals versteckt hast, und setz dich neben den Erdhaufen. 20. Am dritten Tag werde ich dann Pfeile in seine Richtung schießen, als ob ich auf ein Ziel schieße. 21. Dann werde ich den Jungen losschicken und sagen, geh, such den Pfeil. Wenn ich dem Jungen zurufe, der Pfeil liegt näher bei dir, bring ihn, dann komm nach Hause, denn du bist sicher, so wahr der Herr lebt. 22. Rufe ich dem Jungen aber zu, der Pfeil liegt weiter weg von dir, dann geh, denn der Herr hat dich weggeschickt. 23. Was unser Gespräch betrifft, so ist der Herr für immer Zeuge zwischen uns beiden. 24. David versteckte sich auf dem Feld. Als der Neumond kam, setzte sich der König zum Essen an den Tisch. 25. Der König saß auf seinem gewohnten Platz an der Wand, Jonathan saß ihm gegenüber und Abner neben Saul, während Davids Platz leer blieb. 26. Saul sagte an diesem Tag nichts, sondern dachte, es ist Zufall, er ist nicht rein, weil er sich nicht gereinigt hat. 27. Am Tag nach dem Neumond, als Davids Platz immer noch leer war, fragte Saul seinen Sohn Jonathan, warum ist der Sohn Isses weder gestern noch heute zum Essen gekommen? 28. Jonathan antwortete Saul, David hat mich um Erlaubnis gebeten, nach Bethlehem zu gehen. 29. David sagte, bitte lass mich gehen, denn wir haben ein Familienopfer in unserer Heimatstadt, und meine Brüder haben es mir befohlen. Wenn du mir wohlgesinnt bist, dann lass mich gehen und meine Brüder besuchen. Deshalb ist er nicht an den Tisch des Königs gekommen. 30. Da wurde Saul wütend auf Jonathan und schimpfte ihn, du Sohn einer schlechten Mutter. Ich weiß, dass du dem Sohn Isses treu bist, zu deiner eigenen Schande und zur Schande deiner Mutter. 31. Denn solange der Sohn Isses lebt, werden weder du noch dein Königtum sicher sein. Schick jemanden und lass ihn zu mir bringen, denn er muss sterben. 32. Jonathan antwortete seinem Vater Saul und fragte ihn, warum soll er getötet werden? Was hat er getan? 33. Da schwang Saul den Speer nach Jonathan, um ihn zu treffen. Als Jonathan aber erkannte, dass sein Vater David wirklich töten wollte, 34. stand er wütend vom Tisch auf und aß am zweiten Neumondstag nichts. Es tat ihm weh wegen David, weil sein Vater ihn beleidigt hatte. 35. Am Morgen ging Jonathan zur verabredeten Zeit mit einem jungen Burschen aufs Feld. 36. Dort befahl er seinem Burschen, lauf und such den Pfeil, den ich schießen werde. Während der Junge lief, schoss Jonathan den Pfeil über ihn hinaus. 37. Als der Junge bei dem Pfeil ankam, den Jonathan geschossen hatte, 38. rief Jonathan dem Jungen zu, beeil dich, bleib nicht stehen. Der Junge hob den Pfeil auf und brachte ihn seinem Herrn. 39. Aber der Junge wusste nichts davon, nur Jonathan und David kannten die Bedeutung. 40. Jonathan gab seine Waffen dem Jungen, der bei ihm war, und befahl ihm, geh, bring sie in die Stadt. 41. Während der Junge wegging, stand David neben dem Erdhaufen auf, warf sich dreimal mit dem Gesicht zur Erde und verneigte sich. Sie küssten sich und weinten laut miteinander. 42. Dann sagte Jonathan zu David, geh in Frieden. Der Herr ist für immer Zeuge zwischen uns beiden und zwischen unseren Nachkommen, wegen des Eides, den wir im Namen des Herrn geschworen haben.